Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So after Paul warns us that, you know, don't let your liberty offend the weak conscience of the believer. Nachdem Paulus uns also gewarnt hat, dass wir nicht zulassen sollen, dass unsere Freiheit das schwache Gewissen der Gläubigen belastet. Verse 10. Heißt es in Vers 10. For if a believer with a weak conscience sees you who have a greater understanding. Denn wenn ein Gläubiger mit einem schwachen Gewissen euch sieht, die ihr ein größeres Verständnis habt. Dining in an idol's temple. In einem Götzentempel speisen. Won't this be a temptation to him to violate his own conscience and eat food offered to idols? Wäre das nicht eine Versuchung für ihn, sein eigenes Gewissen zu belasten, indem er Götzenopferfleisch ist? So look what Paul is saying. Schau, was Paulus sagt. He said, among you there are people who are so mature that you can eat any food, even if it's been offered to demons. Unter euch gibt es Leute, die so reif sind, dass sie jede Speise essen können, auch wenn sie Dämonen geopfert wurde. And Paul is actually telling them that they have this liberty. Paulus sagt ihnen tatsächlich, dass sie diese Freiheit haben. But Paul said, be very careful because look at your own church if there are these people who've just come out of that context. Aber Paulus sagt, seid sehr vorsichtig und schaut, ob es diese Leute in eurer eigenen Gemeinde gibt, Leute, die gerade erst aus diesem Umfeld herausgekommen sind. Und wenn das der Fall ist, ihr aber seit 10 Jahren Christen seid, and now they see you walk into that temple and eat that meat. Und sie jetzt sehen, wie ihr in diesen Tempel geht und dieses Fleisch esst. His conscience says don't, but you say it's okay. Sagt ihr Gewissen, tu es nicht, aber ihr sagt, es ist in Ordnung. So what's he gonna do? Was werden sie dann tun? Why, he's gonna start to think rationally and say, well, if he can do it, so can I. Nun, sie werden anfangen, rational zu denken und sagen, nun, wenn sie es tun können, können wir es auch. And now he violates the conscience because his conscience don't say no, but he rationalizes it. Nun handeln sie gegen ihr Gewissen. Ihr Gewissen sagt nicht nein, denn sie rationalisieren es. And that is the very dangerous thing among us Christians. Das ist das Gefährliche unter uns Christen. So what we need to do is we need to teach the weak Christians to become mature Christians. Was wir also tun müssen, ist, die schwachen Christen zu lehren, reife Christen zu werden, not cause them to violate their conscience. Und sie nicht dazu zu bringen, ihr Gewissen zu verletzen. Look, schau. I had a really wonderful, wonderful, wonderful PA. A lot of you know that. Ich hatte eine wirklich wunderbare, wunderbare Assistentin. Viele von euch wissen das. Our dear, dear friend Marina. Unsere liebe, liebe Freundin Marina. And she started to have to date a guy called Bruno. Und sie fing an, mit einem Mann namens Bruno auszugehen. Now, Bruno, who she married now, is a wonderful man. Bruno, den sie dann auch heiratete, ist ein wunderbarer Mann. And he was a very new Christian. Und war ein ganz neuer Christ. Now, of course, he kept coming to my house a lot of times because Marina lived there. Natürlich kam oft zu mir nach Hause, weil Marina dort wohnte. So he kept coming there. We used to hang out, talk, sit in the pool or play games. Kam also immer wieder. Wir hingen zusammen ab, redeten, saßen am Pool und spielten Spiele. Now, Marina enjoyed good whiskey. Marina liebt guten Whisky. So I started to buy some whiskey to have a whiskey with her sometime. Also fing ich an, Whisky zu kaufen, um mit dir ab und zu einen Whisky trinken zu können. So we would have a game even together and have fun, you know, and everybody would drink. Wir machten also einen Spieleabend zusammen und hatten Spaß und jeder trank. But Bruno has decided that he doesn't want to drink any alcohol. Aber Bruno hatte beschlossen, dass grundsätzlich keinen Alkohol trinken wollte. Before he even became a Christian, he decided that. Noch bevor Christ wurde, hat das beschlossen. When I found out, I was so determined. Als ich das erfuhr, war ich fest entschlossen, to honor and respect Bruno's conscience. Brunos Gewissen zu ehren und zu respektieren. So I remember I had to talk to him. Ich erinnere mich, dass ich das mit ihm bereden musste. I said, Bruno, when you see us drinking, is that doing anything to you? Ich fragte, Bruno, wenn du uns trinken siehst, macht das etwas mit dir? He said, no, not at all, it's fine. Er sagte, nein, überhaupt nicht, das ist schon in Ordnung. I don't want to drink. Ich will einfach nicht trinken. So, I'm sure that he's fine obeying his conscience, while we can obey our conscience. Ich habe also dafür gesorgt, dass seinem Gewissen gehorchen kann, während wir unserem Gewissen gehorchen können. And then I remember one day. Ich erinnere mich, dass eines Tages some other Christians tried to convince him to at least taste that good good wine. Einige andere Christen versuchten, ihn davon zu überzeugen, wenigstens diesen guten Wein zu probieren. You should have seen me. Du hättest mich sehen sollen. I mean, I positioned myself instantly, said, never again ask Bruno to do that. Ich habe mich sofort positioniert und gesagt, fragt Bruno nie wieder, ob er das möchte. You know he said he doesn't want to drink, so why do you try to keep convincing him, don't do that ever again in my house? Er hat gesagt, er will nicht trinken, also warum versucht ihr, ihn immer wieder zu überreden? Mach das nie wieder in meinem Haus. Now, if Bruno would have been a weak Christian with a weak conscience, I would have never even showed him alcohol in my house. Wenn Bruno ein schwacher Christ mit einem sehr schwachen Gewissen gewesen wäre, hätte ich ihm nie Alkohol in meinem Haus gezeigt. Because that's what Paul's saying. If the guy has a weak conscience and by your behavior you're trying to convince him that he can do that too, that's the problem. Denn das ist es, was Paulus sagt. Wenn die Person ein schwaches Gewissen hat und du durch dein Verhalten versuchst, sie davon zu überzeugen, dass sie es auch tun kann, dann ist das das Problem. So don't lead ever anybody to try to act against their conscience. Verleite niemals jemanden dazu, gegen sein Gewissen zu handeln. Look what he says in verse 10. Schau, was in Vers 10 sagt. For if a believer with a weak conscience sees you who have a greater understanding. Denn wenn ein Gläubiger mit einem schwachen Gewissen euch, die ihr ein größeres Verständnis habt, sieht. So Paul is even saying that your understanding is the greater and the right one, but still don't cause him to violate his conscience. Paulus sagt sogar, dass euer Verständnis das größere ist und richtig ist und trotzdem solltet ihr ihn nicht dazu bringen, gegen sein Gewissen zu handeln. So, let's put this in very simple words. Fassen wir das in ganz einfache Worte zusammen. If my freedom will tempt the other person to go against their conscience, don't even do it. Wenn meine Freiheit den anderen dazu verleitet, gegen sein Gewissen zu handeln, dann tue ich es erst gar nicht. But what's the perfect thing to do? Was ist also der perfekte Weg? The perfect thing is that his weak conscience is accepted and embraced. Der perfekte Weg ist, das schwache Gewissen einer Person zu akzeptieren und zu umarmen. And he is told. Und wir der Person sagen, while we eat, while we drink, while we watch this movie, don't watch it with us if your conscience doesn't like it. Während wir essen, während wir trinken, während wir diesen Film schauen, schau ihn nicht mit uns an, wenn dein Gewissen es nicht mag. You see, it wasn't wrong for them to eat in the temple. Es war nicht falsch, im Tempel zu essen. But the danger was that they did not tell the guy with the weak conscience, hey, don't you go in there with us, eat. We can only do this because of our conscience, but you can't. Aber die Gefahr bestand darin, dass sie dem Mann mit dem schwachen Gewissen nicht gesagt haben, hey, geh nicht mit uns da rein, um zu essen. Wir können das mit unserem Gewissen vereinbaren, aber du nicht. So we have to teach the people with a weak conscience, please, don't do what the others do. Wir müssen die Menschen mit einem schwachen Gewissen lehren, bitte, tu nicht, was die anderen tun. Respect your own conscience. Respektiere dein eigenes Gewissen. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.